So, Mike sagt, es ist zu spät. Er steht vom Mikrofon auf. Guten Tag, liebe Freunde und liebe Zuhörer. Und zwar hier sind wir wieder in der Chaosbude. Ja, und wie ihr es vielleicht auch schon bemerkt habt, ja, es wird kaum an euch vorbeigegangen sein, die Ice Bucket Challenge. Und niemand anderes außer Mike könnte besser erklären, worum es dabei geht. Mikey, bitte. Was soll ich denn da erklären? Das ist halt schwachsinnig. Ja, erklär erstmal, worum es dabei geht. ALS. Ja. Was ist ALS? ALS ist doch so eine Muskelschwundkrankheit, wo den Menschen nach und nach die Muskelstränge veröden oder sowas in der Richtung. Okay, geben wir uns damit erstmal zufrieden. Ja, ich habe das auch irgendwie gehört, dass irgendwas mit Nerven und Muskeln richtig bilden sich zurück. Ziemlich bekannter ALS. Wie sagt man so, erkrankter an dieser Krankheit, ist der Stephen Hawkins? Nee, Stephen Hawkins, bei dem ist es bloß extrem langsam. Der hat das Gleiche. Ja, aber dieser komische Footballspieler hat das ja erst ausgelöst. Ich weiß nicht, ob es ein Footballspieler war. Jedenfalls, es geht darum, wer es jetzt nicht kennt, aber was ich nicht glauben kann, dass dieser Footballspieler damit angefangen hat, sich Eiswasser über den Kopf zu gießen, um eben auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Jetzt hat sich das so weit entwickelt, dass immer wieder neue Menschen nominiert werden und wurden von Leuten sich eben Eiswasser über den Kopf zu gießen oder eben eine gewisse Summe an die Stiftung gegen diese Bekämpfung der Krankheit zu spenden. Und ja, Mikey meinte jetzt gerade eben, ja, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen, schnell Podcast anzumachen, dass er das total Schwachsinn findet, weil er meint, er würde anders vorgehen. Wie würdest du vorgehen? Na, mir geht es darum, dass vielleicht es sind irgendwie 5600 Leute im Jahr davon betroffen, sterben damit, keine Ahnung. Aber es sterben jedes Jahr über 3,5 Millionen Menschen an Wasser, weil sie kein Trinkwasser haben. Ja. Wir gießen uns hier alle literweise Trinkwasser über den Kopf und in anderen Ländern verdursten die Leute, weil sie keinen Tropfen von, wir vergeuden das Wasser einfach. Für so einen Quatsch, für 5000 Leute. Ich meine, 5000 Leute sind auch viele Leute, aber das sind 3,5 Millionen. Für die 3,5 Millionen hätten bestimmt gut daran getan, das Wasser, was wir uns über den Kopf tun, zu trinken. Das ist richtig, da hast du absolut recht, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Ja, und eigentlich hatten wir es noch weiter ausgebaut, und zwar, ich hatte den Gedanken, es ging nicht darum, wie gesagt, neueste Mode soll es ja sein, sich anzuzünden, habe ich auch schon gehört. Ja, man begießt sich mit einer leicht brennbaren Flüssigkeit und zündet sich dann an. Ja, das ist aber und witzig. Lässt sich, das ist nicht witzig, das ist einfach nur dumm. Das Witzige an der ganzen Geschichte war, dass bereits auch, wie soll ich sagen, im Internet natürlich auch ein Video aufgetaucht ist, in dem eine Mutter ihren Sohn filmt, wie er sich anzündet. Na, sehr gut. Darwin Award geht an. Ja, Darwin Award, echt. Applaus, Applaus. Genauso der Darwin Award geht an den Typen, dem neunjährigen Mädchen eine Maschinenpistole in die Hand drückt und dann erschossen wird von ihr. Naja, richtig. Aber das ist ein anderes Thema. So, mir ging es um Videos. Und zwar, mir ging es darum, ich habe mir mal Gedanken gemacht, Mensch, warum eigentlich? Wir sind ja dabei, also in diesem Video, in diesen ALS-Videos geht es ja darum, was Gutes zu tun, indem du dir entweder Eiswasser über den Kopf gießt oder irgendwas spendest. Aber darum geht es doch schon lange gar nicht mehr. Jetzt. Es geht doch in den Videos schon längst darum, Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Das ist doch quasi nur noch Werbung für sich selbst. So, haha, ich mache mit, haha, guck mal, ich bin da, ich lebe noch, guck mal, ich gieße mir Wasser über den Kopf, jetzt mach mal du auch. Ja, genau. Das ist doch bescheuert, das ist doch nicht mehr darum, irgendjemandem zu helfen, sondern nur noch Werbung für sich selber. Das ist doch gar, das bringt doch gar nichts. Richtig. Und deswegen bin ich jetzt gerade dabei, was zu erklären. Und zwar, ich hatte die Idee, mir ist die Idee gekommen, warum eigentlich nicht eine Art Plattform errichten, wo Leute die Möglichkeit haben, Videos zu posten, aber eben keine Videos, wie sie sich anzünden, wie sie sich selbst verstümmeln, wie sie sich Eiswasser über den Kopf gießen, sondern eine Plattform, den Leuten eine Plattform zu geben, sei es YouTube, sei es Facebook oder was auch immer, wo die Leute Videos posten können, wo sie was Gutes tun. Und ich bin eigentlich schon der Meinung, aber dass das nicht passieren wird, oder? Sind die Leute zu egoistisch? Das ist doch schon egoistisch, was Gutes zu tun, um sich dabei zu filmen. Ist doch schon völlig egoistisch, weil du filmst, du machst ja extra was Gutes, damit du dich dabei filmen kannst, damit deinen Freunden zeigen kannst, ich habe was Gutes gemacht. Ja. Ist doch schwachsinnig, das ist, tut doch gar nicht mehr dem Guten, ist doch gar nicht mehr für das Gute, sondern nur darüber, um anderen Leute zu zeigen, ich mache was Gutes. Ja, aber ich finde eben genau das. Nee, ist Quatsch. Du musst, wenn du was Gutes tust, dann musst du nicht damit rumlaufen und sagen, ich habe was Gutes getan, sondern mach einfach was Gutes und fertig. Ja, aber die meisten Leute machen nichts Leuten, Gutes. Hilf einfach jemand und fertig. Du brauchst das nicht filmen und gerade das ist doch dann wieder. Überleg doch mal, was ist denn der Sinn daran des Films und des Veröffentlichens? Das ist aber trotzdem kontraproduktiv. Nee, was wollte der Mann mit dem Eisbrecher machen? Nein, was wollte der Mann mit dem Eisbrecher erreichen? Nein, der wollte keine Werbung machen. Natürlich. Der wollte auf das Problem aufmerksam machen. Ja, auf das Problem aufmerksam machen. Ist doch Werbung dafür, für sein Problem. Es ist doch auf das Problem Aufmerksamkeit machen, ist Werbung für das Problem. Ist es denn so schlimm, dass jemand Aufmerksamkeit bekommt? Nein. Weil er, Rachel übrigens voll ab, finde ich voll geil, wir sind im Thema. Nee, aber ist es denn so schlimm, Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass man eine gute Tat vollbracht hat? Es ist nicht schlimm, Aufmerksamkeit zu bekommen für eine gute Tat. Es ist schlimm, eine gute Tat zu machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und darauf wird es hinauslaufen. Das ist halt das Bescheuerte. Nee, ich finde es gut. Nee, weil ich finde, in den Köpfen der Leute passiert was. Ich bin gespannt. Ab in die Comments. Quatsch. Wenn Quatsch, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich finde, meine Meinung, ich finde, es ist gut, wenn man den Leuten eine Plattform geben kann, wo sie zeigen können, guck mal, ich habe Müll aufgehoben. Also im großen Rahmen, nicht hier. Und ihr habt ja Oma was mitgetragen oder was. Mach doch beim Flashmob, wir räumen den Alexanderplatz auf. Das wäre eine gute... Hier, wir kommen ins Gespräch. Ja, sowas finde ich eben gut. Gemeinschaftlich was erreichen. Und eben aber auch anderen zeigen... Aber doch nicht Videos. Ich appelliere ein bisschen auf die Dummheit... Entschuldigt, meine liebe Zuhörer, aber ich appelliere auch ein bisschen auf die Dummheit der anderen Leute. Naja, es ist so... Oh, Video, ich werde jetzt auch mal den Park aufräumen. Naja, aber dann haben sie wenigstens mal was getan. Ich finde, heutzutage macht keiner mehr etwas für die Allgemeinheit, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit. Jeder macht nur noch aus dem reinen Profit und aus dem reinen Vorteil heraus was. Weißt du? Und wenn sein Vorteil darin besteht, sich bestätigt zu fühlen und dass er cool ist, weil er was getan hat, dann bitteschön, dann begrüße ich das eher und dafür sei was Gutes getan, als dass ja irgendwas anderes war. Ich finde, alle tun immer super betroffen, wenn sie irgendetwas hören. Hören sich das an, aber tun nichts dagegen. Ja, aber das ist doch bei der Ice Bucket Challenge genauso. Es geht doch darum, das Spenden und nicht sich darüber einen Eimer Wasser über den Schädel zu machen. Aber alle machen nur den Eimer Wasser über den Schädel und keiner spendet. Sehe ich genauso. Ich würde wahrscheinlich auch spenden. Ich habe gehört von 20 Euro und würde man nominiert werden. Bitte nominiert mich nicht. Jetzt nicht wegen den 20 Euro, aber dann müsste ich womöglich, wäre ich womöglich dazu genötigt, noch ein Video anzufertigen. Ja, aber also ich persönlich... bin der Meinung, Leute, macht mehr Gutes. Und egal was. Egal was. Ja, aber man muss damit halt nicht rumlaufen und damit rumprallen. Es wenn geht ich, doch nicht ums Prallen. Wenn ich einer Frau über die Straße helfen... Nicht. Doch, du willst, dass die Leute ein Video aufnehmen, wenn sie einer alten Frau über die Straße helfen. Ich will, dass die Leute einer alten Frau über die Straße helfen, weil sie das wollen. Und nicht, weil sie ein Video dafür aufnehmen. Darum geht es mir. Das geht mir darum, dass du... Eine gute Tat ist eine gute Tat, wenn du nicht damit rumläufst und deine dicken Eier zeigst, sondern eine gute Tat ist, wenn du sie einfach machst und sie vergisst wieder. Und derjenige, der die bekommen hat, der wird sie nämlich nicht vergessen. Und darum geht es. Eine gute Tat ist nicht, guck mal, ich habe heute der Oma über die Straße geholfen, Mann, ich bin so krass. Du bist aber ein Vorbild für andere. Du musst ein Vorbild für deine Kinder erstmal sein und nicht für andere. Du musst erstmal deine eigenen Scheiße... Ja, aber vom Medienkonsum verseuchte Gesellschaft braucht sowas. Die brauchen einen Captain Planet, der denen zeigt, hey, trenne Müll. Ja? Oder die Kinder zum Beispiel in ihren total gehirnamputierten Sendungen. Die ja, brauchen auch jemanden, der ihnen sagt, ja natürlich, der ihnen sagt, was richtig und was falsch ist. Und ich habe eben gedacht, das wäre eine Idee, deswegen wäre es ja cool, Meinung zu hören, aber die Anzahl unserer Podcast-Hörer ist recht gering, aber eben auch mal eine Meinung zu hören von anderen Leuten, wie sie das eigentlich finden. Ja, die Idee, ob sie jetzt sagen, deine Idee ist gut, ob sie sagen, meine Idee ist gut, es geht hier nicht um gut und nicht gut, aber ob sie sagen, hey, eigentlich, das könnte effektiv sein. Ja, ich finde eben die Gemeinschaft, man kann über die Gemeinschaft sehr viel erreichen. Ja, aber wie gesagt, das waren bloß kurze Gedanken. Das ist eigentlich, sollte es auch gar kein großartiger Podcast werden. Ich habe das gehört, Maike und ich, wir sind im Gespräch. Und da wir uns doch recht selten zum Podcast zusammenfinden, hat sich das einfach angeboten. Also, wie gesagt, wie denkt ihr darüber zur Ice Bucket Challenge? Wie denkt ihr selbst darüber, über die Idee, Gutes zu tun? Vielleicht sogar Gutes zu aufzunehmen. Tun? Und aufzunehmen und ins Netz zu stellen, um anderen Leuten zu zeigen, schaut, das könnt ihr auch. Vorbild zu sein oder auch nicht. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und Nachmittag und Abend und überhaupt, wann ihr es auch immer hört. Und Mikey, noch was? Letzte Worte? Lasst euch nicht Wasser über den Kopf schütten. So sieht's aus. Salü! Thank you.